Jahre ist es nun her, eine Zeit ohne Wiederkehr. Ich blicke zurück in die Vergangenheit. Ich sang von Freundschaft in alle Ewigkeit. Bilder verblassen hinter deiner Stirn, verschwommen, teils versteckt in deinem Hirn. Ja, und bei dem Gedanken an die alten Tage, ich bereue nichts, gar keine Frage. Auch kehren die Zeiten nicht zurück. Missen möchte ich sie niemals kein Stück. Und in Valhalla werden wir uns als wiedersehen. Verbunden durch die Treue und unser Blut. Noch immer brennt sie in mir diese Glut. Auf euch die Freunde, die heute noch zu mir stehen. Freundschaft in alle Ewigkeit. Zusammenhalt besteht auch noch in heutiger Zeit. Die verschwunden, die am lautesten schrien. Doch hey, ich sag euch, leck mich, es sei euch verziehen. Denn jeder weiß, unter die Bellen beißen nicht. Jeder von euch ein ganz armer kleiner Wicht. Doch es gibt auch noch jene, die zu ihren Worten stehen, die ungebrochen aufrecht durch das Leben gehen. Die seit den alten Tagen weiterhin Widerstand leisten. Die sich nicht Beuten brechen ließen, so wie die meisten. Auch kehren die Zeiten nicht zurück. Missen möchte ich sie niemals kein Stück. Und in Valhalla werden wir uns als wiedersehen. Verbunden durch die Treue und unser Blut. Noch immer brennt sie in mir diese Glut. Auf euch die Freunde, die heute noch zu mir stehen. Freundschaft in alle Ewigkeit. Zusammenhalt steht auch noch in heutiger Zeit. Oder sie und jetzt und die Vergangenheit. Kameradschaft und Freundschaft darf nie vergehen. Müssen auf echt ewig zueinander stehen. Loyalität trägt unseren Bruderbund. Als kommt unser Tag, die Zeit, unsere Stund. Auch kehren die Zeiten nicht zurück. Missen möchte ich niemals kein Stück. Und in Valhalla werden wir uns als wiedersehen. Auch kehren die Zeiten nicht zurück. Missen möchte ich niemals kein Stück. Und in Valhalla.